anderen bin. Ich brauche kein Jobangebot, bei mir ist echt alles im Blut. Wir trinken statt Abendbrot Punkrock bis in den Tod. Nein, ich will mich nicht anpassen, dazu bin ich nicht hier. Was ich bevorzuge ist Saufen und am liebsten Schnaps und Bier. Wenn mir jemand etwas will, halt ich die andere Wange hin. Ist mir sowas von egal, solange ich nur besoffen bin. Ich brauche kein Jobangebot, bei mir ist echt alles im Lot. Wir trinken statt Abendbrot Punkrock bis in den Tod. Wie ein Tier, was ich bevorzuge, ist Saufen und am liebsten Schnaps und Bier. Ich brauche kein Jobangebot, bei mir ist echt alles im Leben.